Ja, wir begrüßen heute bei den Neulandrebellen, bei den Meerwurztropfen, dem Podcast der Neulandrebellen, Andrea Ypsilanti. Hallo Andrea. Hallo, guten Tag. Andrea, grüß dich. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir müssen jetzt ein bisschen über die SPD sprechen. Du bist Mitglied seit 1986, hast dementsprechend auch schon eine Menge Höhen und Tiefen miterlebt. Jetzt hat die Basis sich also für die Fortsetzung der Großen Koalition ausgesprochen. Zunächst mal überrascht dich das Ergebnis? Es hat mich am Anfang in der Höhe überrascht. Ich hatte es mir knapper vorgestellt, aber ich habe dann meinen Denkfehler entdeckt, weil bei den Veranstaltungen, bei denen ich anwesend war, war die Mehrheit gegen GroKo. Aber man muss ja sehen, dass nur 10-15% der Mitglieder auch wirklich aktiv sind und aktiv zu den Veranstaltungen gehen. Alle anderen Mitglieder sind in der Kartei, beteiligen sich wenig und informieren sich durch die Medien. Und die Medien haben ja den Untergang des Abendlandes herbeigeschrieben und herbeigesprochen, wenn die Große Koalition kommt. Und da war natürlich der Einfluss auch entsprechend. Also Führungsspitze der SPD und Medien haben da ja tatsächlich ins selbe Horn geblasen. Also ja. Das wirkte ja schon fast abgesprochen. Ja, das war schon sehr offensichtlich. Und ich würde auch mich dazu verleiten lassen, zu sagen, dass auch ein nicht kleiner Prozentsatz, der für die GroKo gestimmt hat, das nicht aus Überzeugung zur Großen Koalition getan hat, eben aus Bedenken, was kommt ansonsten. Also eine Grundangst im Prinzip. Naja, Angst ist immer so ein großes Wort, aber starke Bedenken. Okay, jetzt argumentiert ja die SPD, mich ehrlich gesagt nervt das ziemlich, aber sie tut es ja trotzdem, dass sie jetzt in der GroKo einen Neuanfang wagen will. Für mich klingt das fast wie ein Widerspruch für sich. Kannst du dir einen Neuanfang innerhalb der GroKo vorstellen und wie soll das gehen? Ich habe von Anfang an gesagt, dass das richtig schwierig wird. Denn man muss ja einerseits loyal zu den Koalitionsaussagen stehen. Man ist dann auch loyal mit der Partei, mit der man in der Großen Koalition ist. Und die Parteibasis wartet auf ein neues Programm, was viel progressiver sein muss, was linker sein muss, was auch wirklich die großen Fragen und nicht die kleinen Reparaturen benennt. Und ich glaube, das wird ganz schwer in der Großen Koalition. Ja, du sprichst das gerade an, inhaltliche Neuausrichtung, da ist tatsächlich nicht viel zu sehen, eher so kleine Geschichten, hier ein Bonbon, dort ein Kompromiss. Die großen Fragen, welches wären für dich die großen Fragen und wie könnte denn ein politisch-inhaltlicher Neubeginn dann tatsächlich aussehen? Naja, die großen Fragen, wir sehen ja, dieses System ist in der Tat in einer großen Krise. Wir sind schon lang im Krisenmodus. Das heißt zwar, dass wir in Deutschland noch, sag mal, Deutschland geht es gut, ist ja so die allgemeine Aussage. Dass das nicht stimmt für die meisten Menschen, das wissen wir auch. Wir haben eine unglaublich hohe Armut, wir haben Kinderarmut, wir haben prekäre Beschäftigung, wir haben immer noch einen Satz von Langzeitarbeitslosen, wir haben Menschen in der Stadt, die nicht wissen, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen. Es gibt Menschen, die Bedenken haben, wenn ich alt werde, reicht meine Rente. Also das sind ja alles eine ganze, also Deutschland geht es nicht nur gut, ja. Und außerdem müssen wir uns ja auch im Konzert mit den anderen europäischen Staaten beurteilen lassen. Und das heißt, dieses System ist in einer tiefen Krise. Und was besprochen werden muss, ist, wie man sich sozusagen für die Zukunft anders aufstellt. Ne? Mhm. Also was wir jetzt machen, ist, es sind so kleine Reparaturen an diesem System, damit es irgendwie beständig bleiben kann. Aber die großen Fragen, also Armut und Reichtum, ja, die Reichtumsverteilung. Wie geht es weiter mit Europa? Die Austeritätsfrage. Bleiben wir auf diesem Austeritätskurs, der die südlichen Länder ins Verderben geschickt hat? Was machen wir mit Hartz IV? Mit den Repressionen? Wie stellen wir uns zu einem zukünftigen Wachstum in der Frage der Umwelt? Also es sind ja alles riesige Fragen, die bearbeitet werden müssen. Und da sehe ich überhaupt noch keinen Ansatz. Ja, aber das sind doch eigentlich auch Fragen, die in der Großen Koalition eigentlich gar nicht gelöst werden können. Nein, das werden sie auch nicht. In der Großen Koalition wird man jetzt weiter regieren und weiter die kleinen Reparaturmaßnahmen machen. Ich glaube, wir werden uns, und das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wir werden noch viel Spaß haben in dieser Großen Koalition, wenn man jetzt schon die ersten Äußerungen der zukünftigen Ministerinnen und Minister sieht. Also bei der CDU Herr Seehofer, der die Asylpolitik hat, hart machen will. Der Herr Spahn, der sagt, mit Hartz IV ist man nicht arm. Wir haben einen Arbeitsminister, der ein Verfechter der Agenda war. Der Finanzminister will die schwarze Null. Also ich glaube, das wird noch ganz interessant. Hm. Mit dem Flugtaxi nach Paris sozusagen oder so. Hat deiner Meinung nach die SPD mit der Zusage zur Großen Koalition sich jetzt für die nächsten Jahre, auch für die nächste Wahl zum Beispiel und darüber hinaus als Machtfaktor eigentlich endgültig ins Ausgeschossen? Ja, das weiß ich nicht genau. Also ich sehe schon in der Partei einen großen Unmut mit der Politik der letzten Jahre. Es gibt Bewegungen in dieser Partei von Genossinnen und Genossen, die was anderes wollen. Wie weit wir uns jetzt da gemeinsam organisieren und diese Fragen stellen. Es gibt ja auch die Diskussion, brauchen wir ein neues Grundsatzprogramm. Das kann ich noch nicht so genau absehen. Aber es gibt eine produktive Unruhe in der Partei. Und da müssen wir mal gucken, wie die sich entwickelt. Ich habe natürlich schon Bedenken, wenn eine zukünftige Parteivorsitzende, und es wird ja schon so geschrieben, als wenn Andrea Nahles das schon ist, obwohl sie ja noch gar nicht gewählt ist. Aber wir haben dann, wenn Andrea Nahles zum Beispiel, wenn sie jetzt zukünftig Fraktionsvorsitzende ist und Parteivorsitzende, wie soll das gehen? Einerseits muss sie im Bundestag natürlich ihre Fraktion zur Loyalität in dieser Koalition halten. Auf der anderen Seite muss sie es ermöglichen, dass diese Partei eben die progressiven Fragen stellt und sich erneuert, was teilweise im Gegensatz zu den Vereinbarungen der Großen Koalition stehen könnte. Also ich kann mir das alles noch nicht so richtig vorstellen. Die SPD-Spitze hat es ja mehrmals in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon so dargestellt, als habe die SPD überhaupt keine Alternative zur Großen Koalition gehabt. Wie siehst du das? Stimmt das eigentlich? Also ich glaube, dass wir vorher nicht wirklich ausgelotet haben, außer dass wir gesagt haben, wir gehen in Opposition. Und als das dann gestorben war, glaube ich, haben wir in den Gesprächen mit der CDU gar nicht mehr die Möglichkeit der Minderheitsregierung ausgelotet. Wir sind dann schnurstracks in die Koalition gegangen. Und ja, wenn man keine anderen Optionen aufmacht, dann werden die auch nicht sichtbar. Ich hatte auch das Gefühl, dass die SPD da so ein bisschen reingetappt ist in die Falle dieses, ja, ihr müsst jetzt Verantwortung übernehmen, nachdem Jamaika geplatzt ist. Und im Grunde genommen da auch wieder im Zusammenspiel mit Politik, sprich Union und Medien, ganz klar unter Druck gesetzt wurden, von wegen dieses Verantwortung übernehmen. Für mich hat sie sich da eigentlich ziemlich schwammig verhalten, beziehungsweise eigentlich schon so, als wenn sie sich doch ganz gerne wieder in die GroKo hineinbegeben würde. Wie siehst du das? Naja, das war schon so, dass ein Teil der Partei in der Tat in die GroKo wollte. Hm. Und ich würde mal sagen, von dem jetzigen Führungspersonal da ist die absolute Mehrheit, die das wollte, so. Und wer kommuniziert, das ist natürlich das Führungspersonal einer Partei, das ist auch klar. Und dann gab es halt die unsägliche Diskussion Staat vor Partei, ne? Mhm. Also, und da sage ich mal, da habe ich halt eine andere Auffassung. Weil es mir um das Land geht, weil es mir um die Zukunft geht, will ich eine starke Sozialdemokratie. Und meine Angst ist, dass diese starke Sozialdemokratie in der Großen Koalition sich nicht entwickeln kann. Und deshalb habe ich gesagt, möchte ich keine große Koalition, sondern ich möchte eine starke, erneuerte, progressive, europäische Sozialdemokratie. Hm. Ja gut, sie ist ja jetzt auch schon, bevor der Koalitionsvertrag unterzeichnet ist und die Tinte trocken ist, ist sie ja nun schon bei 16% angekommen. Also wenn das so weitergeht, dann wird sie wirklich nach unten durchgereicht, ne? Das werden wir sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt erstmal belohnt wird, dass die SPD brav war und in die große Koalition geht, dass auch die Umfragen wieder etwas ansteigen. Aber ich glaube, das wird sehr überschaubar. Hm. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück ins Jahr 2008. Wir kommen auch gleich wieder auf die Gegenwart. Da warst du ja fast, oder wärest du ja fast hessische Ministerpräsidentin geworden. Da gab es ja eine Menge Stress mit Linkspartei und du hast dann letztlich ja durchaus empfohlen, da auch eine Mehrheit mit der Linkspartei zu holen, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wir wollten keine Koalition, wir wollten lediglich eine Tolerierung. Ah ja, okay. Mhm. Das war schon das Problem. Okay. Meinst du, dass die politische Landschaft heute insgesamt anders aussähe, wenn das 2008 in eine andere Richtung losgegangen wäre? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich sag mal, es gab ein Angebot aus Hessen, wirklich eine soziale Moderne zu zeigen. Also im Bereich der Bildung der Familie, im Bereich einer neuen Energiepolitik, die wahrscheinlich auch eine andere Wirtschaftspolitik nach sich gezogen hätte. Wir, und das war ja auch unser Titel Soziale Moderne, dass wir gezeigt haben, dass wir sozial, also integrativ für die gesamte Gesellschaft wirken wollten und trotzdem uns den Herausforderungen gestellt haben. Es war ein Angebot, das bestimmt auch die Bundespartei hätte nehmen können. Das wollte sie nicht. Und gut, jetzt sind wir sozusagen bei Null. Das wollte sie nicht, genau. Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil die Mehrheit Rot-Rot-Grün, die gibt es ja theoretisch schon seit ein paar Jahren und sei es nur bei einzelnen Entscheidungen. Die SPD hat sich da immer von der Linkspartei absolut distanziert. Siehst du denn politische Schnittmengen zwischen SPD und Linkspartei? Ich habe es immer bemängelt, dass man immer das Trennende mit anderen Parteien hervorgehoben hat und sich keine Gedanken um das Gemeinsame gemacht hat. Es gab übrigens mal einen ganz guten Ansatz, Ende 2017, wenn mich nicht alles täuscht, Ende 2016, wo es diese Arbeitsgruppen gab, diese rot-rot-grünen Arbeitsgruppen. Oh ja. Man versucht hat herauszufinden, was können wir denn gemeinsam? Und ich kann mich noch an diese riesen Euphorie auch in der Sozialdemokratie erinnern. Ja, da gibt's ja ganz viel und da müssen wir jetzt dran weiterarbeiten. Auf einmal, puff, war's weg. Da fragt man sich, was haben sie da eigentlich gemacht und wer hat es wieder beendet? Ja, das ist wirklich interessant. Ich erinnere mich auch erst jetzt wieder, wo du es nochmal ansprichst. Das war eigentlich eine sehr spannende Geschichte damals. Ja, Oskar Negt, der einen Vortrag gehalten hatte und sogar Sigmar Gabriel war anwesend, was das Ganze ja damals auch ein bisschen geadelt hatte. Ne? Und hinterher hat man sehr euphorische Berichte gehört aus diesen Arbeitsgruppen. Auf einmal war es weg. Ja, und aktuell gibt es, glaube ich, tatsächlich keine Gemeinsamkeit zwischen Linkspartei. Im Moment gibt es keine Anknüpfungspunkte, im Moment werden die nicht gesucht, im Moment gibt es auch keine rot-rot-grüne Mehrheit. Was ich interessant finde aber, ist, dass sich scheinbar gesellschaftlich auf der progressiven gesellschaftlichen Seite einiges tut. Ne? Da werden Bewegungen gesucht, da jetzt zum Beispiel Marco Bülow, der mit seiner progressiven Plattform eine Bewegung sucht. Also es gibt eine Suchbewegung, sage ich mal, innerhalb der pluralen Linken, wie können wir denn zusammenkommen? Das finde ich jetzt erstmal ganz spannend. Ja, die Sammlungsbewegungsidee von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine gab es ja auch noch, ne? Das wäre jetzt nicht meine, weil ich glaube, so kann es nicht gehen, kommt mal alle zu uns und dann machen wir was gemeinsam. Ich glaube, das muss schon von unten heraus wachsen, ne? Also Margot Bühle sagt ja zum Beispiel, wir brauchen jetzt erstmal 5.000 Unterschriften und dann überlegen wir, was wir gemeinsam machen. Ja, also dieses nach dem Vorbild von Mélenchon, glaube ich, hat man in Deutschland mit so einer Sammlungsbewegung keine Chance. Okay, sprechen. Ja, viele andere. Also Katja Kipping hat gesagt, sie will eine Bewegungspartei. Es gibt die auf der europäischen Ebene die DM-Bewegung. Wir haben das Institut Solidarische Moderne gegründet. Wir haben uns einen anderen Auftrag gegeben. Wir sind keine aktionistische Bewegung, sondern wir sind ein Institut. Aber es gibt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte eigentlich. Ja, wobei ich wiederum wahrscheinlich dann eher ein Problem hätte mit einer Bewegung, die von Kipping initiiert wurde. Aber das spricht ja eigentlich auch Bände. Also ich beziehe mich da auch eindeutig mit ein, dass es halt unglaublich viele, viele kleine Baustellen gibt, die dann unterschiedliche linke Strömungen nicht zusammen, sondern dann doch wieder auseinanderführen. Ja, schauen wir mal. Also ich finde das jetzt erstmal die Überlegung alle gut. Ja, da gehe ich mit. Für mich gibt es eine Voraussetzung, sie dürfen nicht national begrenzt sein, sondern man muss immer mindestens europäisch denken, aber auch immer das Globale im Blick haben. Letzte große Baustelle, über die wir heute sprechen, natürlich SPD-Baustelle, ist die Wahl der bzw. des Bundesvorsitzenden. Hattest du ja eben schon angekündigt, dass es da ja durchaus auch einen faktischen Konflikt geben kann, wenn Nahles beides übernimmt. Und jetzt hat man ja mitbekommen, dass sich die Flensburger Bürgermeisterin Simone Lange als Gegenkandidatin aufgestellt hat oder aufstellen lassen will. Ich glaube, da fehlen ihr noch 1-2 Wahlkreise und dann funktioniert das auch. Und das hat ja unglaublich zu Stress innerhalb der Partei gesorgt. Verträgt die SPD keine Auswahl beim Parteivorsitz? Ja, es gibt ja immer noch das Begehren der Jusos, die sagt, wir brauchen eine Urwahl. Ich denke, da müssen wir auch wirklich drüber diskutieren. Sehe ich schon so. Ja, aber das hat sich so eingebürgert in den letzten Jahren, dass immer nur eine Person kandidiert und dann muss die aber auch unbedingt über 90% haben, sonst ist sie schon nach der Wahl beschädigt. Also ich denke, wir müssen auch demokratietheoretisch noch ein bisschen was nachholen, in allen Parteien übrigens. Ja, ja. Gut, kommen wir zum Schluss. Da möchte ich natürlich ganz kurz auch noch mit dir über dein aktuelles Buch sprechen. Das heißt, und morgen regieren wir uns selbst. Eine Streitschrift hast du das genannt. Ich habe da mal zumindest im Vorwort auch ein bisschen reinlesen können. Die Zeit, das Ganze zu lesen, hatte ich leider nicht. Wie würdest du für uns Hörer die Kernaussage oder Kernaussagen des Buches zusammenfassen? Also, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde. Könnten ein bisschen mehr und ein paar Sätze mehr gehen auch. Die SPD muss sich von einer Marktsozialdemokratie mit vielem neoliberalen Gedankengut wieder zu einer Transformationssozialdemokratie entwickeln. Im ersten Teil meines Buches beschreibe ich, warum hat sich denn der Neoliberalismus so durchgesetzt, was ist so faszinierend an ihm, warum ist er so hegemonial und wie hat sich die Sozialdemokratie auch darin entwickelt und warum hat sie diese Philosophie adaptiert. Das beschreibe ich, und dann beschreibe ich, was wären denn Gedanken, was eine europäische Transformationssozialdemokratie aufnehmen könnte. Da beschreibe ich eine Arbeitszeitverkürzung, Grundeinkommen, die Rekommunalisierung von Daseinsvorsorge. Ich kümmere mich um die Eigentumsverhältnisse. Und zum Schluss wage ich sogar auch den utopischen Ausblick, weil ich glaube, wir müssen wieder über das Jetzt hinausdenken. Was kommt denn nach dem Jetzt? Ja, und da müssen wir Mut haben. Ich will Hoffnung machen, ich will Mut haben, wieder groß zu denken. Und deshalb rede ich auch wieder über einen freiheitlichen, demokratischen Sozialismus. Schönes Schlusswort, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Andrea Ypsilanti, herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Danke. Tschüss.